liebe sie nicht mehr, sie behandelt mich wie Dreck. Früher liebte ich nicht so sehr wie sie, jetzt will ich nur noch weg. Sie meckert immer zu und quält mich bis aufs Blut, ganz egal, was ich auch tu, sie findet es nicht gut. Sie ist ein wahrer Drachen, ein gemeiner und perfider. Ich muss dem ein Ende machen, doch ich sage immer wieder: Ja, Schatz, du hast natürlich recht. Ja, Schatz, ja, ich weiß, das war schlecht. Ja, Schatz, nein, ich möchte keinen Streit. Ja, Schatz, es tut mir schrecklich leid. Ich jammer überhaupt über gar nichts am liebsten. Eigentlich jammer ich überhaupt nicht so viel. Die anderen behaupten das. Ich sehe nur die Realität so, wie sie ist. Schrecklich. Jammerlappen, deren Selbstbewusstsein zu wünschen übrig lässt, empfiehlt der Ratgeber Jammern aber richtig ein gezieltes Training. Nehmen Sie bitte ein hart gekochtes Wachtelei und einen Liter schwarze Farbe, damit Sie dann darüber jammern können, dass die Fläche des Eis der vielen Farbe nicht genug Platz bietet. Das kann doch gar nicht sein, ich meine nein und sage ja. Das war schon immer mein Problem, auch damals vorm Altar. Der Teufel soll sie holen, sie bringt mich noch ins Grab. Doch ein Freund hat mir empfohlen: Mensch, jetzt hakt die Sache doch mal ab. Ja, genau, die Idee ist genial. Na, warte! Setzen Sie sich bitte in einen unbequemen Sessel oder stellen Sie sich barfuß auf einen kalten Steinboden. Lassen Sie sich nun von der jetzt erlebten Unbequemlichkeit zu anderen Unbequemlichkeiten in Ihrem Leben tragen. Erkennen Sie, dass Ihnen immer wieder etwas Schlimmes passiert, Ihr Nachbar aber davon verschont bleibt. Gehen Sie ganz in das Gefühl. Begeben Sie sich mental in diese Landschaft und finden Sie Ihr persönliches Jammertal. Lamento – ein Ausflug ins Tal des Jammerns. Ein Feature von Bettina Mittelstraß. Der Winter war zu lang. Wir wollen die Sonne und im Sommer, sagen Sie. Wir wollen den Winter wieder, es ist zu warm. Damit fängt es ja schon an. Der Nachbar, das Umfeld, die lieben Kollegen. Ja, das Wetter und die Politik. Ich glaube, die erste Politik, nur mittlerweile die erste Politik. Früher war das Wetter, die Preise, die Mieten, der Stau. Und wieder das Wetter und wieder die Politik. Über die Ausländer, wenn man das so sagen darf, wird auch sehr viel gejammert. Gehört zwar nicht zum guten Ton, aber wenn man genauer hinhört, ist das so. Über die Kosten, alles, wo alles so teuer ist. Und naja. Einfach manchmal nur um des Jammerns willen, weil es auch so bequem ist zu jammern. Wenn man sich, glaube ich, dann auch immer ein bisschen so das Mitleid erjammert. Ja. Auch das noch. Ja, wie soll ich denn? Ich habe doch sowieso schon so viel. Wer will denn jetzt schon wieder was von mir? Was? Das auch noch? Wieso denn ich schon wieder? Ach, das klappt doch eh nicht. Das wird nie was. Das haben wir doch schon tausendmal gehabt. Kann man vergessen. Für wen soll denn das gut sein? Das hat doch noch nie funktioniert. Das kann ja gar nichts werden. Der doch nicht. Aber mich fragt ja keiner. Die machen sowieso, was sie wollen. Das wird immer schlimmer. Mit mir kann man es ja machen. Aber bitte, sonst macht es ja keiner. Mach ich das eben auch noch. Es ändert sich doch eh nichts. Ich bin ja hier sowieso nur der nützliche Idiot. Na, wir selber jammern. Ja, weil wir kurz vor der Rente stehen und uns die Jahre noch unendlich vorkommen. Deshalb jammern wir. Sonst haben wir also keinen Grund zum Jammern. Nee, so nicht. Nee, man will einfach nur noch Rentner werden, weil man von allem satt ist, einfach kaputt und fertig. Ne? Es reicht mir! Hört endlich auf, ein hysterisches Gejaule in diesem Land zu machen, weil vielleicht 50.000 Menschen mehr abschlagsfrei in Rente gehen können. Ja, Schatz, du hast natürlich recht. Ja, Schatz, ja, ich weiß, das war schlecht. Ja, Schatz, nein, ich möchte keinen Streit. Ja, Schatz, es tut mir schrecklich leid. Da drüben hängt ein Foto und da ist meine Oma drauf zu sehen. Und meine Oma war die Jammerin schlechthin für unsere gesamte Familie. Und wir schmunzeln jetzt alle, weil dieses Jammern über Sachen zieht sich durch die gesamte Familie mit durch. Tanja Köhler bezeichnet sich selbst als Trainerin für erfolgreiche Veränderungen. Das hat angefangen vom, die ganze Welt ist so schlecht und alles wird immer schlimmer, von ihr Kinder kommt so wenig zu uns und es gibt nichts zum Essen und alles wird wieder teurer. Und also die komplette Palette an Themen, die man sich nur aufmachen kann. Und sie lächelt uns hier vom Foto mit an. Ich habe mit ihr Frieden geschlossen, dass ich ihr Jammern auch akzeptiert habe und gesagt habe, ja, das ist ein Ausdruck für etwas. Du hast was gebraucht, was du nicht bekommen hast. Die Psychologin hat das Jammern auf ganzer Linie satt. Und so arbeitet sie auch beruflich gegen das Jammern an. Sie bietet Coaching für Unternehmen. Ich habe einen ganz großen Auftrag bei einer Firma bekommen, den ich über einen langen Prozess begleitet habe. Und irgendwann mal habe ich für mich gedacht, die nerven mich. Und dann habe ich es für mich verbalisiert, warum nerven die mich denn alle? An wen erinnern die mich denn? Und dann bin ich auf das Thema Jammern gekommen. Ja, die jammern alle hier irgendwie über irgendein Thema rum und das erinnert mich alles an meine Oma Else. Was lachen Sie denn da jetzt so? Entschuldigung. Obwohl, es ist wahrscheinlich das Beste, was man machen kann, wenn man ein bisschen Humor hat. Oh, das geht Ihnen aber schwer über die Lippen. Ja, das ist so ein positives Wort. Man kann sich viel Geld für den Psychologen sparen, wenn man sich einfach ein paar Puppen anschafft und seine schlechten Eigenschaften ein bisschen aussortiert. Martin Reinl spielt mit Puppen. Bekannt ist der Komiker besonders nordrhein-westfälischen Fernsehzuschauern, unter anderem aus der Vivaldi-Show im WDR-Fernsehen. Die Sendung läuft jetzt auch in der ARD. Martin Reinl ist Vater und Stimme des Jammerlappens. Ja. Ich bin handschuhgroß. Sie müssen mir das Mikrofon schon vor die Nase halten, wenn ich Ihnen was sagen soll. Im Grunde ist es nichts anderes als ein verfusselter, verfilzter alter Frottee-Lappen mit ein paar Augen und einem Mund. Was wollen Sie wissen? Es ist schrecklich. Ich kann Angela Merkel nachmachen. Das sieht man jetzt im Radio schlecht, aber ich kann die Mundwinkel so weit runterziehen, dass ich fast drauf trete. Denken Sie immer daran, Ihr Körper muss sich im Einklang mit ihrer mentalen Einstellung befinden. Jammern aber richtig. Eine Anleitung von Franz Stohwasser und Rudolf Kraus. Sie sollten sich in der Regel folgende Körperhaltungen und Ausdrucksweisen erarbeiten. Hängende Schultern, leicht gesenkter, leicht schief gehaltener Kopf, Mundwinkel leicht abwärts, auch bei einem selbstverständlich nur gequälten Lächeln. Leicht zitternde Lippen, vertikale Falten zwischen den Augenbrauen. Aufrechtes Sitzen, aufrechten Gang, vermeiden. Tanja Köhler und Martin Reinl vermessen den typischen Jammertalbewohner. Die eine von außen, der andere von innen. Ich bin dann durch diese Firma durch, die ist relativ groß, das ist ein mittelständisches Unternehmen und habe mir die mal angeschaut, was gibt's denn da für unterschiedliche Typen und über was jammern die und wie jammern die? Man muss ein bisschen wissen, wie die funktionieren und worum die sich drehen oder um was die sich drehen. So. Also tatsächlich beschäftigt er sich mit sich, beschäftigt er sich mehr mit anderen, wie ist sein Verhältnis auch zu anderen Charakteren, anderen Figuren. Vieles passiert automatisch aus dem Bauch raus tatsächlich mittlerweile, aber man macht sich da schon mal so seine Gedanken oder setzt sich auch mit dem Papier dahin und zieht Linien von einer Figur zur nächsten und stellt sich auch so Fragen. Wenn es nur so Kleinigkeiten sind wie, duzt der den, sieht der den, mag der den grundsätzlich oder findet der den gut und warum nicht oder warum? Also ist zum Beispiel der Apokalypse-Jammerer. Den mache ich total. Da ist der Weltuntergang bei den kleinsten Sachen nicht weit weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles so schlimm, alles so schlimm. Es wird was gesagt und dann ist kurz Stille. Dann ein... Oh Gott. Das geht ja gar nicht. Oh Gott. Also da wird die geliehene Macht ganz oft reingeholt von oben und das Höhere. Das wird alles den Bach runtergehen. Und da sind auch so dramatische Pausen dabei. Und der Weltuntergang wird mit diesen Worten und vor allem mit der geliehenen Macht, oh Gott, herbeigerufen. Sicher gibt es so eine miese Peter, die grundsätzlich wo das Glas grundsätzlich immer halb leer ist. Ja, genau. Bei uns ist es immer halb voll. Genau. Es ist völlig leer. Nicht mal zur Hälfte. Es ist völlig ausgetrunken. Wir jammern nicht. Wir sind froh Naturen. Ich jammer überhaupt über gar nichts. Naja, komm, du hast mir erzählt, du warst auch verzweifelt. Ich war völlig verzweifelt. Der jammert ganz gern, der David. Das stimmt gar nicht. Ah, doch, das stimmt schon. Okay, manchmal vielleicht. Jeder kennt einen anderen Jammerlappen. Also ich weiß jemanden, der ist ein extrem großer Jammerlappen als Person. Und wenn ich dem diese Figur zeige, dann sagt er, den finde ich lustig, der ist nämlich genau wie meine Tante. So, ja, nicht nur die Tante, du bist es genauso, ne? Wollen Sie auch ins Mecker des Meckerns? Brüllt los, ihr seid schon drin, empfiehlt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Informieren Sie sich und besuchen Sie reklabox.com. Da werden Sie erhört. Paket wurde nicht zugestellt. Annahme angeblich verweigert. Keine Zahnstocher bei McDonald's. Keine Reaktion auf Beschwerde. Heimlich Kaufvertrag abgeändert. Busfahrer nimmt Leute nicht mit. Gutschein abgelaufen, kein Entgegenkommen. Kleine, mickrige Pflanzen für viel Geld. Verkehrsschilder im Dunkeln nicht lesbar. Seit 5 Tagen in der Warteschleife. S-Bahn ausgefallen. Miserabler Kundenservice, schon wieder keine Zustellung. Zumutung, dreist, Unverschämtheit. Nie wieder. Der Meckerer, der meckert ja allgemein. Der meckert allgemein, dass da eine Baustelle steht, die den Verkehr behindert. Der Jammerlappen meckert, dass da eine Baustelle steht, die ihn behindert. So, der sagt, ich komme nicht weiter, weil da ist eine Baustelle. Und der Meckerer sagt, da ist eine Baustelle, niemand kommt da durch. So. Der Abstandsjammerer. Hey Tanja, ich würde das super gerne machen, aber ich habe jetzt gerade noch das auf dem Pin und ich habe das auf dem Pin und dann muss ich noch das machen. Danach gehe ich noch zu meiner Oma und... Ach nee, ich will dir gar nichts aufs Auge drücken. Also dieses Abstandsjammern, jemanden auf Abstand halten, weil man eben schon so viel macht. Ich habe mal versucht, einen Kurs im positiven Denken mitzumachen. Das hat mir gar nicht gefallen. Gott, was hat man denn da von Ihnen verlangt? Positives Denken! Dann habe ich einen, den, was soll ich denn noch alles machen, Jammerer? Der hat dann eher dieses Thema, dass der kurz wie ein verschrecktes Eichhörnchen in die Gegend guckt, dann auch einen mit dem Kopf richtig die Geste nachmacht, einmal so einen Kreisrumschlag und sagt, oh Gott, ja, und schon wieder die geliehene Macht, oh Gott, was soll ich denn noch alles tun? Also es ist so ein... verstecktes Reden, was man auch spürt. So. Und man sieht an den Augen, man sieht es an der Stimme, der geht jetzt in Gedanken in einem 360-Grad-Karussell eigentlich mal um sich rum und schaut, oh, da ist der Chef, oh, da drüben ist die Produktion und dann will noch der Einkauf was. Und genauso spricht er auch, so staccato-mäßig. Nee, ne? Ey Leute, nicht euer Ernst. Das geht gar nicht. Wenn wir sprechen, funktioniert es ja auch über Klang, ne, über Schall. Und wenn wir meinen, was wir sagen, färben wir unsere Worte in einer bestimmten Art und Weise ein. Bodo Wartke lauscht den Worten den Klang ab. Also je nachdem, welches Gefühl wir dabei empfinden, je nachdem auch, wie ehrlich wir meinen, was wir sagen, hat das, was wir sagen, haben die Worte ein bestimmtes Tempo, eine bestimmte Lautstärke, eine bestimmte Tonhöhe, also musikalische Parameter. Als Kabarettist am Klavier interessiert sich Bodo Wartke genau für diesen Zusammenhang zwischen Worten und Musik und Klang und Melodie. Und wenn ich halt ein Lied schreibe, ist oft erst der Text da und dann überlege ich mir, welche Musik passt dazu. Beziehungsweise welche Musik ist schon da, also welche Musik wohnt den Worten inne. Das Lied vom jämmerlichen Ehemann ist eines seiner erfolgreichsten Lieder. Weil eigentlich jeder, sagt der Liedermacher, jeder ganz genau weiß, was er da hört. Eben wenn man es so sagt, ne, so verzagt, klein beigeben, ja Schatz, so da ist das Intervall schon in der Stimme. So, man muss gar keine Musik draufpropfen, sie ist schon da. Und das finde ich eben das Spannende. Wie klingt die Sprache, wenn man ihr die Musik ablauscht? Ja, Schatz. Ach ja, immer ich. Was soll's? Na gut, muss ja. Egal, sag nichts. Die kleine Terz ist ja das, was das Tongeschlecht, also Moll in dem Fall, anzeigt. So. Wäre die Terz nur ein Tick höher, wäre es eine große und wir wären bei Dur. Na? Und der Unterschied ist minimal und doch total groß. Denn wenn ich singe, ja, Schatz, funktioniert es schon nicht mehr. Es ist ein völlig anderes Gefühl. So, also eine Winzigkeit in der Intonation macht einen riesigen Unterschied. Ja, Schatz, du hast natürlich recht. Ja, Schatz, ja, ich weiß, das war schlecht. Ja, Schatz, nein, ich möchte keinen Streit. Ja, Schatz, es tut mir schrecklich leid. Eine Sache ist mir selber gerade noch beim Spielen aufgefallen. Ist, was ich auch intuitiv mache, ist, ich singe halt zuerst in D-Moll. Ja, Schatz, du hast natürlich recht. Ja, Schatz. Und dann das gleiche Intervall in A-Dur, also in der Dominante. Und es ist halt ein Tick höher. Also ich singe erst. Ja, Schatz. Ja, Schatz. Also wie auch im Streit. So, man sagt es, man wiederholt das Gleiche, aber es hat noch ein bisschen mehr Impetus. Es ist noch mehr, es ist halt ein Tick höher und noch mehr genervter. Na? Also du hast den Klodeckel oben gelassen, du hast den Müll nicht runtergebracht. Da würde man auch sagen, ja, Schatz. Ja, Schatz. Also wieder bildet sich in der Musik das ab, wie man es sagen würde. Und ich habe es intuitiv so komponiert. Naja, wenigstens etwas. Wie ist überhaupt Sprache entstanden, so wie wir sie heute kennen? So, also mit Grammatik, Syntax, Satzbau, Worten, Begriffen, das gab es ja früher alles gar nicht. So, also die Leute haben sich nonverbal verständigt, halt über Laute, wenn man so will, über Musik. So, also das Gefühl wird immer deutlich, egal was man sagt. Hört endlich auf, ein hysterisches Gejaule in diesem Land zu machen. Ach ja, man habe es ja. Nein, und wenn das. Zum Beispiel. Na, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja. Es ist ja zum Beispiel auch ganz oft, wenn so getratscht wird, dann denkt man ja gerne auch mal so an Hühner, die auf einer Stange sitzen. Ja, und dann hat der und dann hat der und der, kann ich dir nicht vorstellen. Und dann hat der. Das finde ich halt wahnsinnig witzig, solche Analogien herzustellen. Und man denkt so, ja, es ist genau so, es klingt genau so. Gerade im emotionalen Ausdrucksverhalten zeigt sich sozusagen unsere Natur sehr stark, zeigt sich das, was wir als Primatenerbe mit uns rumschleppen oder als Tiererbe. Julia Fischer belauscht Affen, zum Beispiel junge Bärenpaviane im Okavango-Delta, wo der große afrikanische Fluss im Nordwesten der Republik Botswana versickert. Die müssen über eine große Wasserfläche rüber, die Tiere, oder durch den Fluss. Und die großen Tiere sind halt alle schon vorgegangen und die kleinen trauen sich nicht. Die haben Angst, da können Krokodile drin sein und so weiter. Und dann sitzen die da alle am Flussufer und dann machen sie so. Und da ist jetzt nicht so richtiger Protest dabei, sondern das ist eher so, so ein Ausdruck, glaube ich, doch des Unwohlseins. Ja. Und da musste ich sofort dran denken, als ich das Wort Jammern gehört habe. Ich gedacht, ja genau, das ist Jammern. Eher passiv sitzen sie da, erzählt die Primatenforscherin. Sitzen und warten auf irgendeine Lösung von außen. Julia Fischer leitet die Abteilung Kognitive Ethologie am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen. Das Ausdrucksverhalten der Tiere ist sehr differenziert, sagt sie. Und Jammern, auf Englisch Moaning, verweist vermutlich auch bei Affen auf einen unentschiedenen emotionalen Zustand. Ja, Schatz, du hast natürlich recht. Ja, Schatz, ja, ich weiß, das war schlecht. Es gibt sozusagen zwei Übergänge. Und das eine ist, dass dieses Moaning in im Grunde die Begrüßungslaute übergehen kann. Also es fährt am Anfang so hm, und dann werden die immer kürzer. Hm, hm, hm, hm. Und dann sind das eigentlich freundliche Begrüßungslaute. Oder aber es gibt eben diese Variante, da kann dieses Jammern hm, hm, und dann wird das irgendwann schreien. Also dann wird sozusagen immer mehr Energie da reingepackt, ja, und dann irgendwann wird das ein richtiger, unangenehmer Schrei. Und beides ist möglich. Und ich finde, das zeigt, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass irgendwie die akustische Qualität was über den internen Zustand aussagt, dass das da irgendwie so dazwischen hängt. Zwischen Kontakt haben wollen, was ja auch irgendwie positiv ist. Und es kann eben auch übergehen, wenn das nicht klappt, in Unglück, Frustration und Protest. Ich erlaube mir in meinen Coachings, in die Familiensysteme mit reinzuschauen. Und zu sagen, wo haben die dann irgendwann mal gelernt, dass sie Jammern auch zum Ziel bringt oder Jammern eine Entlastung ist? Ganz selten hat man das mal gesehen. Es kam durchaus vor, dass dann irgendwie meinetwegen ein wirklich kleines Kind zurückgeblieben ist, weil sich das absolut nicht getraut hat. Und dass sich dann einer erbarmt hat von den Adulten und von den erwachsenen Männchen und wieder zurückgegangen ist und denen dann auf den Rücken geladen hat. Aber oft haben wir gedacht, die sind ganz schön kaltschnäuzig. Da hat keiner Mitleid oder so, sondern die gehen halt los, ja. Wenn Kinder jammern und die Eltern sich sofort zuwenden, dann lernen die, ich habe gejammert. Und es hat sich jemand zugewendet, also pauschal gesagt. Man kann sich die Welt schon so drehen, dass immer alles schlecht ist. Ja. Man findet immer was, wenn man was sucht. Wir jammern auf hohem Niveau. Und so schlecht geht's uns Deutschen ja Englisch gar nicht, ne? Das gibt ja sowas wie einen Vorwurf, du jammerst auf hohem Niveau. Im Restaurant. Erstmal sind viel zu viele Angebote auf der Speisekarte. Ich bin völlig überfordert, ich weiß überhaupt nicht, was ich nehmen soll. Dann suche ich mir was aus, dann heißt es, nee, das haben wir jetzt gerade nicht mehr da. Dann kommt es, schmeckt nicht. Fleisch ist entweder zu weit durch oder zu dings, zu blutig oder die Soße ist versalzen oder zu wenig Salz drin. Das Jammern auf hohem Niveau ist ja eigentlich die Aussage, du hast keinen Grund, du hast doch alles, was du brauchst. Und da ist möglicherweise, muss nicht so sein, etwas verbunden mit diesem Jammern, wo ein Mensch nicht recht weiß, was er eigentlich sucht. Joachim Küchenhoff deckt gerne auf, was nicht gleich ersichtlich ist. Das Gute sehen sie nicht, dazu selten. Ja, sie haben viel. Also wir haben ja eigentlich alle viel in unserer Gesellschaft, aber... Natürlich geht es uns sehr gut. Es ist auf hohem Niveau gejammert. Ne? Also es gibt durchaus ja auch ein Jammern, wo jemand sagt, ach nein, ich habe nicht genug Geld, ich habe das nicht genug und das nicht genug. Und die therapeutische Aufgabe wäre eine ganz andere, nämlich zu gucken, ist es eigentlich das, dass du mehr desgleichen brauchst? Brauchst du wirklich mehr Geld oder fehlt dir was ganz anderes? Der Psychoanalytiker Joachim Küchenhoff ist Professor an der Universität Basel und Chefarzt der Klinik für Psychiatrie Basel-Land in Liestal in der Schweiz. Da wäre die Aufgabe, das Jammern ernst zu nehmen, aber zu sagen, was ist es denn, was dich antreibt? Doch offensichtlich nicht das, von dem du schon auf hohem Niveau im Überfluss hast, sondern es geht um was anderes. Und das kannst du nicht richtig finden. Also das rauszufinden, was der Gegenstand ist. Die Leute kommen aus dem Jammern oft nicht raus. Ich glaube, Jammern ist eine Haltung dann auch. Nur dass ich aufdecke, dass jemand ein Jammerer ist, kann er von dieser Verhaltensweise, von diesem Wesenszug nicht einfach umswitchen. Und ich glaube, es geht nur, wenn ich wirklich an den Kern, um was geht's denn eigentlich wirklich? Und da bin ich oftmals in Themen, da darf ich als Coach gar nicht rein. Also da habe ich nicht den Auftrag. Als Analytiker interessiert mich eigentlich zweierlei. Einmal die Beziehungsgestaltung. Was bewirkt der jammert beim Gegenüber, also auch bei mir als Therapeut? Und was ist das Ziel, was er damit verfolgt? Also die beiden Fragen, die nicht identisch sind, die beschäftigen mich. Ach, für die war ich doch alle nur ein Abenteuer. Wer geht schon mit einem Lappen ins Bett? Auf der einen Seite ist das Jammern ja ein Ausdruck. Also ist auch eine Aussage. Hör mal, mir geht es schlecht. Aber gleichzeitig sagt mir eben jemand, der jammert nicht, aus den und den Gründen geht es mir schlecht oder ich leide oder ich habe wirklich etwas zu beklagen, sondern er lässt mich gleichzeitig auch nicht wirklich dran. Oh, jetzt bin ich schon wieder hingefahren. Er sagt, ich kann gleich hier unten bleiben, es wird eh nichts mehr. Er lässt eine Hilfe nicht gut zu. Das, finde ich, ist im Jammern auch drin. So dass ich dann auch verstehen muss, da sucht jemand meine Hilfe, aber so richtig annehmen kann er sie nicht. Und das Jammern hat ja auch was Aggressives. Also mir geht es schlecht, aber du kannst mir schon gar nicht helfen. Ich kreise immer weiter in meinen Überlegungen oder meinen Befürchtungen. Teilen Sie Ihren Körper gedanklich in vier Schwingungsebenen ein. Die erste Ebene wird mit dem Laut U verbunden. Intonieren Sie laut, bis Sie Ihre Beine bis zu den Oberschenkeln in Schwingung versetzt haben. Die zweite Ebene mit dem Laut Och. Die dritte Ebene mit dem Laut Ach. Die vierte Ebene mit O je mine. Ich glaube, dass wir adaptieren, was uns umgibt. So, das ist, glaube ich, ein Kulturphänomen. Und je mehr Leute um uns herum halt jammern und lamentieren, desto mehr denken wir selber auch, ja, dann ist es vermutlich so und um Himmels Willen und man kann einfach nichts machen und das ist total schlimm. Und wir adaptieren eben halt auch den Klang, der uns umgibt. Das Interessante ist tatsächlich, dass wir ja auch in der ganzen Gehirnforschung immer mehr davon ausgehen, dass die Sensorik, also das, was man erfährt, welche Reize man aufnimmt, ob man die hört oder ob man Gesichter sieht, Gesichtsausdrücke sieht, dass das im Grunde sofort selber gespiegelt wird innerlich. Also dass man gewissermaßen in einen ähnlichen Zustand versetzt wird, einfach dadurch, dass man das repräsentiert, was man gerade gesehen hat. Ich bin ja gelernter Hypochonder. Ja, erzählen Sie mir eine Krankheit, ich werde sie bestimmt haben. Naja. Habe ich. Wenn man mit jemandem spricht, der irgendwie so redet und ganz flach ist und emotionslos, dann evoziert das natürlich auch ein Gefühl. Ja? Und zwar einfach dadurch, dass man das repräsentiert, was man gerade gehört hat. Und diese Verschränkung, die ist total spannend eigentlich, ja, zwischen dem, was man aufnimmt und wie man sich selber fühlt. Das kann ja gar nichts werden. Der doch nicht. Aber mich fragt ja keiner. Die machen sowieso, was sie wollen. Das wird immer schlimmer. Mit mir kann man es ja machen. Aber bitte, sonst macht es ja keiner. Mach ich das eben auch noch. Es ändert sich doch eh nichts. Ich bin ja hier sowieso nur der nützliche Idiot. Auch das noch. Ja, wie soll ich denn? Ich hab doch sowieso schon so viel. Wer will denn jetzt schon wieder was von mir? Was? Das auch noch? Wieso denn ich schon wieder? Ach, das klappt doch eh nicht. Das wird nie was. Das haben wir doch schon tausendmal gehabt. Kann man vergessen. Für wen soll denn das gut sein? Das hat doch noch nie funktioniert. Wir nehmen Meetings auf, Besprechungen, meistens ist das so eine Stunde, und nehmen dann dieses Video mit und zerlegen es Sinneinheit für Sinneinheit. Simone Kaufeld erkundet in Arbeitsumfeldern akribisch den Jammermodus. Eine Sinneinheit ist meistens so ein Satz und jedem dieser Sätze weisen wir dann eine Kodierung zu. Und das ist zum Beispiel Lösung, das ist zum Beispiel Problem, das ist zum Beispiel eine Zustimmung, das ist zum Beispiel auch Verlieren in Details und Beispielen und das ist zum Beispiel auch dieses Jammern. Jeder dieser Kategorien ist ausführlich beschrieben in einem Handbuch, sodass halt, ja, Rater nennen wir die, also Beobachter, das dann auch erlernen können, dieses Kategoriensystem, und dann halt ein Beobachter auch zu dem gleichen Ergebnis kommt wie ein anderer. Die Vermessung von Meetings ist ein größeres Forschungsprojekt, das die Professorin für Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie an der Technischen Universität Braunschweig verfolgt. Simone Kaufeld spürt dabei gefährliche Jammerspiralen auf, wenn alle einstimmen in die große Jammerei. In den Teammeetings, wenn wir uns die genau angucken, ist es schon oft so, dass einer zwar jammert, aber wenn man sich dann fragt, was tun denn die anderen 5, 6, 7? Und da ist es ganz oft so, dass sie dann mit einsteigen und das sagen, ja, recht hast du, genau so ist es, uns geht's ja auch so schlecht. Und was passiert dann? Dann kommt die nächste Jammeräußerung und so können wir richtig Jammerspiralen dann auch identifizieren. Jaulen, maulen, seufzen, kläglich mecken, plärren, stöhnen, winseln, man. Jammern, lamentieren. Manchmal, wenn man mit den Pavianen unterwegs ist, dann gibt es eine Situation, wir nennen das dann eine Welle des nervösen Grunzens, gleitet einmal so durch die ganze Gruppe oder rauscht einmal durch die Gruppe. Und dann fängt halt ein Tier an, macht so, ha, ha. Und dann kommt der nächste Mal, ha, ha. Und dann sitzen am Ende alle da, alle 30, 40 Tiere, machen, ha, ha, ha, ha. Und da hat man auch das Gefühl, okay, das ist einfach Ansteckung. Ja? Man kann sich das anders gar nicht erklären. Wir finden auch, dass über verschiedene Hierarchieebenen hinweg durchaus ähnlich kommuniziert wird, dass sich dort richtige Muster ergeben. Das heißt, wenn im Arbeitnehmerbereich in der Produktion viel gejammert wird, finden wir das ganz häufig auch in der Geschäftsführung noch, ne? Wo dann gesagt wird, ja, wir können doch nicht und es passiert nichts bei uns und wie sollen wir denn nur? Und wo man sich dann irgendwann fragt, ja, wer soll denn in diesem Unternehmen überhaupt, wenn nicht die Geschäftsführung zumindest? Ne? Also wirklich, wo sich dann auch so Jammerkulturen ausbilden und das natürlich extrem kritisch ist, wenn ich auf den Erfolg des Unternehmens gucke. Das sehen wir ja in fast allen differenzierten sozialen Gruppen. Vielleicht ist das eine Funktion von dem Gruppenzusammenhalt, also dass wenn einer eben sozusagen ein Thema vorgibt, dass man sich dann anpasst, einfach um auch zu signalisieren, wir gehören hier zusammen, wir sind jetzt auch in diesem Leid verbunden, ja, das weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass es eben ein Nebenprodukt ist, also durch diese Durchlässigkeit gewissermaßen von dem, was man aufnimmt und wie man sich dann selber fühlt, dass das eigentlich gar nicht so beabsichtigt ist oder ein Produkt der Evolution ist, ja, sondern einfach ein Nebenprodukt. Viele jammern, weil es ihnen eigentlich auch viel zu gut geht. Nein, manche haben sicher auch einen Grund. Also, naja, das darf aber man nicht verkennen. Ne, aber uns geht es doch eigentlich allen sehr gut. Wenn du Hartz-IV-Empfänger bist, dann hast du schon einige Gründe, um zu jammern. Ja, aber nicht mal die jammern so. Es erscheint mir schon ein Phänomen zu sein, das in Überflussgesellschaften herrscht. Ganz unten in der Gesellschaft und ganz oben wird deutlich weniger gejammert als in der Mitte. Der österreichische Kulturtheoretiker Robert Pfaller erklärt in einem Wiener Kaffeehaus, wir leben alle in der Jammerkultur. Was zum Beispiel Leute, die bei Gerichten arbeiten, bestätigen, ist, dass die Klage über irgendetwas, was andere tun und auch die Sachgebiete, auf die sich solche Klagen beziehen, in den letzten 20 Jahren sehr vervielfacht haben. Also Leute stört alles an ihren Nachbarn, dass die Klavier spielen, dass die rauchen, dass die still sind, dass die Wäsche zum Trocknen auf dem Balkon aufhängen, das sieht dann nach Armut aus. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, die Menschen irgendwie in den Verdacht geraten lassen, irgendetwas zu machen, was stören könnte. Das finde ich sehr deutsch, dass man darüber jammert, wie grün das Gras des Nachbarn ist im Vergleich zum eigenen. Da ich sozusagen als psychoanalytischer Kulturtheoretiker solche Dinge beobachte, scheint mir eines wahrscheinlich, nämlich das, worüber sich die Leute am meisten beschweren und das, was sie am meisten stört, ist eigentlich ein heimliches Glück des anderen. Es steckt auch Neid im Jammern. Wenn einer gerne laute Musik hört, sehen Umstehende nicht sein Glück, sondern fühlen sich ihres Glückes beraubt. Der andere ist offenbar zu einem Glück fähig, das mir fehlt und wozu mir auch die Fähigkeit fehlt. Und wahrscheinlich fehlt mir die Fähigkeit zu diesem Glück, weil der andere sie hat. Also der andere ist sozusagen die Ursache meiner Kastration, psychoanalytisch gesprochen. Die Sensibilität für Jammern, Klagen und Beschwerden nimmt zu. Die Anlaufstellen für verschiedene Wehwehchen werden mehr, sagt der Wiener Philosoph Robert Pfaller. Unsere Kultur verändert sich messbar. An amerikanischen Universitäten zum Beispiel dürfen sie heutzutage gar nicht mehr parfümiert kommen, weil da könnten Allergiker in der Vorlesung sitzen und die also etwas gegen ihr Parfum haben könnten. Na, da werden wir also das Parfümieren verbieten, damit dir ja nicht was in die Nase steigt, was du nicht erträgst. Sollten Sie einmal in der höchst unwahrscheinlichen Lage sein, zu meinen, dass Sie gar nichts zu jammern haben, empfehlen wir das Jammern über den Staat. Insbesondere auch Anfänger haben hier die Möglichkeit, zu jeder Zeit das Mengenjammern zu üben. Man könnte meinen, ohne den Staat ginge nichts mehr. Wofür gibt der Staat eigentlich mein Geld aus? Da sollte der Staat mal hinschauen. Die kriegen jede Menge Geld vom Staat. Und unser eins? Ich glaube, was man heute auch deutlich sieht inzwischen, ist, dass diese verstärkte Empfindlichkeit und die Sensibilität auch des Staates, auf Empfindlichkeiten zu reagieren, dass die einhergeht mit einem gewaltigen Repressivwerden des Staates. Jede Empfindlichkeit schafft eine repressive Behörde, die entweder bürokratisch oder polizeilich gegen die Ursachen der Empfindlichkeit vorzugehen hat. Entschuldigung, aber geht das hier im Hintergrund auch ein bisschen leiser? Also man wird ja wohl noch was sagen dürfen. Also wenn ich eins nicht ausstehen kann, sind das Leute, die sich beschweren. Immer diese Jammerlapperei. Wenn ich irgendeiner Minderheit oder irgendeiner Gruppe angehören kann, habe ich hunderte Stellen, wo ich mich beklagen kann, dass irgendjemand mich so genannt hat. Und dann kann man auch vorgehen gegen die Leute, die einen so genannt haben. Man kann sie auch gesellschaftlich ächten, was du sagst noch so, ich sage aber schon so. Das schafft auch so ein Deklassierungsspiel unter Mittelschichten. Die anderen Autofahrer fahren alle völlig idiotisch. Die fahren ja kreuz und quer durch die Gegend. Dann blinkt einer nach links, fährt aber nach rechts oder gar nicht. Dann ist ständig jede Ampel rot und überall sind Baustellen. Erstens berauben wir uns der Freiheit schon mal im Kleinen, weil diese Empfindlichkeit einer Haltung entgegensteht, die eigentlich mündigen Bürgern zusteht, dass man sagt, pass mal auf, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schmerzhaft, aber schließlich, du bist erwachsen, du wirst das überleben. Ja, dir kann noch wesentlich Schlimmeres passieren, als dass jemand deine ethnische, religiöse, sexuelle Gruppe irgendwie so und so nennt. Ja, da kann noch ganz anderes vorkommen und wenn du das nicht überlebst, ist es überhaupt schwierig im Straßenverkehr für dich. Ne? Und zweitens, glaube ich, hat dieser Fokus auf die Empfindlichkeiten dazu geführt, dass Menschen völlig abgelenkt wurden von den wirklich entscheidenden und größeren Fragen. Ja, genau, die Idee ist genial. Na warte, Frau, wenn du mich wieder mal mit deiner spitzen Zunge piesackst, hack ich die Sache ab. Mit der Axt. Zur Jammerkultur gehört es, dass wir die Probleme miniaturisieren und sie uns auf unser eigenes Leben übertragen. Die Lösungsvorschläge werden wieder aufs individuelle, private Leben bezogen und dann sagt jemand, was, du isst noch Fleisch, aber das schädigt jetzt sicher die Biosphäre und die Nachhaltigkeit, wie kannst du das nur machen? Und die Leute glauben tatsächlich, auf ihrem Teller entscheiden sie das Schicksal der Welt. Auch wenn du dann Reue beteuerst, ha, ha, ha, zu spät, ich hol die Axt. Das war das letzte Mal, dass du rumzugreifen wagst, weil ich hab ein Beil. Ich will, dass du winselnd in dir zusammensackst, wenn ich vor dir stehe mit der Axt. In den 70er Jahren hat man gedacht, wenn die Leute das mal rauslassen dürfen, was sie wirklich empfinden, dann ist das emanzipatorisch, dann müssen sie das nicht irgendwie verdrängen oder zurückhalten und diesen ganzen Groll in sich hineinfressen. Aber heute sieht man daran eigentlich, dass auf diese Weise den Leuten ihre Eigenschaft als politischer Bürger geraubt wird. Wenn man den Leuten sagt, jammern sie, dann heißt das natürlich, das hat auch überhaupt keinen Anspruch auf Objektivität, was sie da sagen. Sie fühlen sich belästigt, na bitte sagen sie es ruhig, aber das ist halt ihr subjektives Gefühl. Oh ja, und grundsätzlich stehe ich immer an der Schlange, die längste ist und es dauert immer ewig. Und immer wenn ich an der Reihe bin, ist die Bonrolle leer. Und vor mir ist immer irgendeine Oma, die noch Kleingeld zusammenkratzt. Da muss man sich empören, ja? Was ja dann auch wieder eine Art von Glück ist. Ne? Also Sigmund Freud hat eben festgestellt, dass das Glück immer da ist, nur nicht immer in der lustvollen Form. Und Jammern ist eine dieser Formen, in denen eine bestimmte Lust gelebt wird. Das ist ja eine Leidenschaft. Ne? Allerdings ist sie für die Jammernden nur fallweise als lustvoll erfahrbar. Ich glaube nicht, dass das machbar ist. Oder doch? Wozu dient dieses wiederholende, repetitive im Jammern der Person? Das Jammern geht endlos. Hör auf mit deinem endlosen Jammern. Das ist etwas, was dann sich auch im Kreise drehen kann. Und der zweite Punkt dabei ist, dass man Jammern mit der Unfähigkeit oder dem Unwillen zu handeln verbindet. Ich mache nichts, also ich ziehe keine Konsequenzen aus dem, was ich beklagen könnte, sondern ich jammere und jammere und jammere und jammere und mache es immer so weiter und es folgt nichts daraus. Wenn wir heute vom Jammern reden, hat das ja immer eine negative Konnotation. Jammer doch nicht so. Und der richtige Kern an dieser Geschichte ist, dass das Jammern in gewisser Weise eine profanierte und banalisierte Form der Klage ist, die häufig eben aus geringeren Anlässen stattfindet. Sigrid Weigel beschäftigt sich mit der Klage in der Kulturgeschichte. Insofern gibt es eine große Fallhöhe zwischen der Klage und dem Jammern. In den Worten verschwimmt das natürlich alltagssprachlich sehr häufig, weil wir ja auch sagen, jemand klagt oder jemand macht einen jammervollen Eindruck und dann meinen wir das sehr ernsthaft. Wenn jemand von großem Jammer überkommen wird, kann das einfach auch ein großer Schmerz sein. Aber in der Alltagssprache werden diese Unterschiede verschliffen. Gerade dieses Wiederholende hat auch so etwas wie ein Einlullen. Also da hat man manchmal das Gefühl, dass Jammern ist dann so etwas, was einen wie eine akustische Hülle umhüllt, gerade wenn jemand einsam ist. Also es ist gewissermaßen das, was man als Echo von anderen nicht bekommt, ist dann das Jammern, das einen so mit der eigenen Stimme umfängt, wenn man das so konkret sagen will. Also das muss man schon auch sehen. Es kann auch so etwas wie eine Selbstberuhigung auf eine verquere Art und Weise haben. Es ist ja schon interessant, dass es zu wenig gesellschaftlich akzeptierte Formen der gemeinsamen Klage gibt in unserer Kultur. Es gibt ja Kulturen, die ganz anders damit umgehen und wo die öffentliche Klage einen Stellenwert hat. Und ich meine, das Jammern muss man auch unter dieser Perspektive sehen, dass das so etwas wie eine aufs Individuum zurückgenommene Form der Klage ist, weil wir haben keine Klagemauer hier in Liestal. Das gibt es da nicht. Und ich denke, damit hat das Jammern auch zu tun. Der Unterschied zwischen Jammern und Klagen ist interessant. Also ich glaube, Klagen ist profunder, Klagen ist schlimmer. Also der Impetus ist größer. Und damit vielleicht die musikalische Wucht, mit der es daherkommt. Man kann davon ausgehen, dass es eine quasi ritualisierte Form der Klage gibt, die entweder zusammenhängt mit dem Tod, mit dem Beklagen des Todes, oder aber mit der Klage über historische Katastrophen. Das sind die beiden Anlässe. Es gibt also, so könnte man zusammenfassen, in der Tradition keine persönliche, individuelle Klage, sondern sie ist in gewisser Weise entweder geformt oder ritualisiert. Die Kulturwissenschaftlerin Sigrid Weigel ist Professorin an der Technischen Universität Berlin und leitet 16 Jahre lang bis September 2015 das Zentrum für Literatur und Kulturwissenschaften. Wir sehen heute häufig in den Nachrichten diese sehr extrem Trauerausdrucksformen in der arabischen Welt. Das ist für westliche Augen und Ohren, wir empfinden es als unzumutbar. Das ist aber unsere eigene Vorgeschichte. Das ist einfach die alte Tradition der Klage, die durch immer wieder Anstrengungen von vor allen Dingen Stadtgesetzen reguliert, eingedämmt und verboten worden ist. Das ist auch das poetische Merkmal der Klagelieder, dass der Sinn zerfällt immer wieder in diesem Ach. Dass das lautstarke sich äußern mit der menschlichen Stimme, ohne ein Wort zu artikulieren, in der Modernisierung und Säkularisierung eigentlich zunehmend als unzumutbar betrachtet wird. Das ist das Ergebnis von Anstrengungen, die qua Gesetz auch durchgesetzt worden sind. Das Lamento, wie es in die Musikgeschichte eingegangen ist, geht zurück auf Rituale der Klage, wie sie in verschiedenen Religionen verbreitet waren und aber auch in die Volkskultur eingegangen sind. Trauer, existenzielle Trauer, macht ja sprachlos. Und wenn die Tradition einem eine Form an die Hand gibt, um das auszudrücken, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, das auch zu bewältigen. Insofern sind Rituale psychoanalytisch notwendig. Dennoch würde ich immer sagen, also man soll nicht per se rangehen und sagen, Jammern muss man unterbinden. Jeder, der hier jammert, muss 5 Euro in eine Kasse tun oder sowas. Da bin ich mir nicht sicher, ob das die richtigen Strategien sind. Sondern möglicherweise braucht es auch diese Jammerräume in Organisationen, Klagemauern, wo man entsprechend Sachen lassen kann. Aber man muss wissen, wie man das gezielt einsetzt und muss dann sehen, dass man aus diesem Jammermodus halt auch wieder rauskommt. Ein Jammertal zu durchschreiten kann wertvoll sein, nicht nur für die Seele des Einzelnen. Manchmal entstehen dabei ganz neue kulturelle Schöpfungen. Ach, welch ein Jammer wäre das, würde man nicht das Jammern haben. Wissen Sie eigentlich, dass das Joden vom Jammern kommt? Das ist kein Witz, das ist bei uns in der Schweiz schon fast ein Initiationsritus, durch den wir Kinder, also in Kindeszeiten, durchschreiten müssen. Der Schweizer Sänger und Stimmkünstler Christian Zehnder und die Hackbrettspielerin Barbara Schirmer erzählen vom Aufstieg aus dem Jammertal. Auf einmal, eines Morgens, eines Sonntagsmorgens, wenn das Kind erwacht, liegen auf der Bettkante neue strahlende rote Wandersocken bereit. Draußen vor der Tür wartet schon der Onkel mit der Landkarte. Und er hat sich einen ersten Gipfel ausgesucht. Nicht übertreiben. Man muss sie angewöhnen, diese kleinen Schweizer und Schweizerinnen. Auf erstmal 100 Höhenmeter. Aber so einfach geht das natürlich nicht. Ein jedes Kind versucht, sich da etwas einfallen zu lassen und merkt nicht, dass die Eltern genau das eben wollen. Mami! Mami! Das sind ja richtig körperliche Schmerzen. Das sind ja auch Heultäler. Und dann kann man sagen, so, jetzt muss ich auch mutig sein und jetzt nehme ich das in Angriff. Ich nehm's. Bei diesen Menschen, die raus aus so einer Jammerhaltung kommen, die ändern in der Regel echt radikal etwas. Sie befreien sich von etwas, sie nehmen einen neuen Job an oder sie geben zu Hause die Beziehung oder irgendwas auf und dann haben die auch wirklich körperlich eine andere Haltung. Und das ist spürbar. Wir machen es alle. Jammerland Schweiz. Die Schweizer sind auch viel am Jammern. Also eigentlich müsste man sagen, ja, wenn wir ja in der Schweiz wohnen, die Schweiz jammern schon, bei jedem bisschen. Das gehört zu meinem Pflichtfach. Wir müssen ja immer jammern in Österreich, weil wir haben auf unserer Fahne haben wir ein Minus drauf. Die Schweizer haben ja Plus, nicht? Also wir haben zum Jammern. Ja. Die Deutschen geben sich selten mit dem zufrieden, was sie haben und suchen eigentlich immer Gründe, wie es besser sein könnte, anstatt mit dem glücklich zu sein, was sie haben. Deutschland. Einig Jammerland? Ja, weil der Deutsche ja eh relativ, ich sag jetzt mal, ins Kleine, ins Detail und detailverliebt und will alles ganz genau machen. Und von daher wird das wahrscheinlich auch mit dem Jammern schon irgendwo daherrühren. Der Österreicher ist der typische Jammerer. Der jammert über alles. Der jammert, dass heute nicht die Sonne scheint. Der jammert, wenn es regnet. Und der jammert, dass heute keine Kunden daherkommen. Und dass der Wein zu warm ist und dass das Essen zu kalt ist. Der Österreicher muss immer irgendetwas sprechen, über irgendetwas. Und da jammert er. Ja, wir sind die Nummer 1 im Jammern. Mal uns was geniert, da hinz oder gespannt, war mir am Ohr sein könnten, so ohne Tanz. Ich bin bin gebürtiger Wiener und liebe diese Musik. Und es war immer mein Ziel oder das Ziel von meinem Partner und mir, diese Lieder so authentisch als möglich zu singen. Walter C. singt Wiener Lieder und sagt, die Lanner-Musik ist immer ein bisschen schwermütig und melancholisch, denn sie transportiert eigentlich den Wiener, den wirklich Urwiener, wo halt immer ein bisschen dieses Raunzen drinnen ist, auch die Verbindung zum Tod. Der Wiener hat eine spezielle Verbindung zum Tod, die sich in diesen Liedern auch oft herausstellt. Es gibt zum Beispiel ein Lied, das heißt vom Titel her schon, Wann ich einmal stirb. Also er beschäftigt sich Zeit seines Lebens mit dem Tod. Auf der anderen Seite will er aber möglichst lang leben und möglichst alles genießen, die Freuden des Lebens. Walter C. ist der künstlerische Leiter des Philharmonia-Chors Wien. Jammern ist für den Wiener eine große Kunst im Dazwischen. Er entscheidet sich nicht wirklich. Er hofft, ist Optimist, aber auf der anderen Seite ist immer so ein Zweckpessimismus dabei. So unter dem Motto, wenn Zweckpessimismus dabei ist, dann kann es eigentlich nur gut gehen. Naja, wenigstens etwas. Das ist bei allen Leidenschaften trübsinniger Art der Fall. Der Zornige will nicht aus seinem Zorn, der Eifersüchtige will nicht seiner Eifersucht beraubt werden, der Jammernde nicht des Jammerns. Sigmund Freud hat das eben als neurotische Unlust bezeichnet. Das ist etwas, was in der Psychoanalyse oft auftritt. Die Menschen klagen zuerst über ein Symptom und wollen das loswerden und sind am Anfang willig, sozusagen die Kur zu bestreiten. Und kaum, dass sich erste Erfolge zeigen, kommen wahnsinnige Widerstände auf, weil die sozusagen ihr Symptom verteidigen wie ihren kostbarsten Schatz, weil eben in dem Symptom sich auch eine Lustmöglichkeit verbirgt. Ich schleich mich in ihr Zimmer, da liegt sie tief im Schlaf. Auf ihrem Bett wie immer und schlummert still und brav. Der Wind bläht die Gardine und ich freue mich gleich geschieht's, da sagt sie mit verschlafener Miene, tut so, jetzt sieht's. Ja, Schatz, ich mach die Türe zu. Ja, Schatz, dann hast du deine Ruhe. Was? Ja, Schatz, ich hab auch das Fenster zugemacht. Ja, Schatz, ich geh schon. Gute Nacht. Naja, was soll's? Hack ich halt Holz. Lamento. Ein Ausflug ins Tal des Jammerns von Bettina Mittelstraß. Eine Sendung mit dem Liedermacher Bodo Wartke, dem Puppenspieler Martin Reinl und dem Jammerlappen, mit der Psychologin und Beraterin Tanja Köhler, der Primatenforscherin Julia Fischer, dem Psychoanalytiker Joachim Küchenhoff, der Sozialpsychologin Simone Kauffeld, dem Philosophen Robert Pfaller, mit der Kulturwissenschaftlerin Sigrid Weigel und dem Stimmkünstler Christian Zehnder, dem Chorleiter Walter C. und vielen anderen. Ja, Schatz, es tut mir schrecklich leid. Es sprachen Edda Fischer, Walter Gontermann und Hilgard Meyer. Ton und Technik Hendrik Manok und Katrin Fidora. Regie Rolf Meyer. Redaktion Klaus Pilger. Ich wollte dich noch was fragen. Eine Sekunde. Also Jammerlappen, ich wollte dich noch was fragen. Und wo habe ich das? Das ist auch so ein Thema. Journalistinnen, die nicht richtig vorbereitet sind und noch nicht mal die Fragen auswendig gelernt haben. Jetzt gucken Sie mal weiter in Ihrem Täschchen. In einem anderen. Produktion Deutschlandfunk 2015.